Wenn ich nicht mehr möchte, wenn ich nicht mehr möchte, dann gehe ich heim. Wobei mag ich nimmer und ja auch für immer. Wobei mag ich nimmer und geh in Pension. Es ist ja auch kein Honigschlecken da herin. Ne? Wann ich nimmer mink hat, wann ich nimmer mink hat, wann ich nimmer mink hat, gange die Wand. Doch mit mir noch weiter, weil dies ist viel gescheiter. Und da haben wir es dir genau so fad. Kinder sind mir alte, dann sehen sie es. Es geht ja schon los in der Früh. Keine Zeit für einen anständigen Kaffee. Aber wenn ich anfang, war mir schon die Zeit lang. Und bevor ich hingelang, lass es lieber bleiben.